Erster Jeremia wünscht sich eine Unterkunft in der Wüste, damit er sein Volk verlassen kann, weil sie alle untreu und betrügerisch sind. Zweiter, sie benutzen ihre Zungen wie einen Bogen für Lügen, während sie durch Bosheit mächtig werden, aber den Herrn wollen sie nicht kennen. Dritter, jeder muss vor seinem Nachbarn vorsichtig sein und darf keinem Bruder trauen, weil alle hinterlistig sind und schlecht über andere reden. Vierter, die Menschen betrügen einander und sagen nie die Wahrheit, da sie ihre Zungen an das Lügen gewöhnt haben und sich mit Unrecht abmühen. Fünfter, Gott sagt, dass sie mitten in der Arglist leben und sich aus Betrug weigern, ihn zu kennen, obwohl er zu ihnen spricht. Sechster, deshalb erklärt der Herr, dass er sein Volk prüfen und läutern wird, da er wegen ihrer großen Bosheit nicht anders handeln kann. Siebter, ihre Zunge ist wie ein tödlicher Pfeil, denn sie reden zwar freundlich mit ihren Mitmenschen, aber im Herzen planen sie einen Hinterhalt. Achter, der Herr fragt, ob er solche Menschen nicht bestrafen sollte oder ob er sich an einem so bösartigen Volk nicht rächen müsste. Neunter, Jeremia will über die Berge und Weiden weinen, weil sie verbrannt sind und weder Menschen noch Tiere dort mehr leben können. Zehnter, Gott wird Jerusalem in einen Trümmerhaufen für wilde Tiere verwandeln und die Städte Judas so zerstören, dass niemand mehr dort wohnt. Elfter, wer ist weise genug, um zu verstehen, warum das Land wie eine Wüste zerstört wurde, durch die kein Mensch mehr wandert? Zwölfter, der Herr antwortet, dass dies geschah, weil sie sein Gesetz verlassen haben und seinen Geboten nicht gehorsam folgen wollten. Dreizehnter, stattdessen folgten sie starrsinnig ihren eigenen Wünschen und dienten den Baalsgöttern, genau wie ihre Vorfahren es ihnen beigebracht hatten. 14. Darum spricht der Herr, dass er dieses Volk mit bitterer Nahrung und giftigem Wasser bestrafen wird, um sie für ihre Taten zu züchtigen. 15. Er wird sie unter fremde Völker vertreiben und sie mit dem Schwert verfolgen lassen, bis sie schließlich völlig vernichtet sind. 16. Der Herr fordert das Volk auf, die klugen Klageweiber zu rufen, damit sie kommen und die Trauer über das Land einleiten. 17. Diese Frauen sollen sich beeilen und ein Trauerlied singen, damit alle Menschen weinen und ihre Augen voller Tränen sind. 18. Man hört lautes Klagen aus Zion, weil das Land zerstört wurde und die Menschen ihre Wohnungen unter großer Schande verlassen mussten. 19. Die Frauen sollen das Wort des Herrn hören und ihren Töchtern beibringen, wie man Klagelieder für diese schreckliche Katastrophe singt. 20. Der Tod ist durch die Fenster in die Paläste eingedrungen, um die Kinder von den Straßen und die jungen Männer von den Plätzen zu holen. 21. Die Leichen der Menschen liegen wie Abfall auf dem Feld oder wie Getreidegaben nach der Ernte, die niemand mehr aufsammelt. 22. Der Herr sagt, dass ein Weiser nicht stolz auf seine Weisheit sein soll und ein Starker nicht auf seine Kraft oder ein Reicher auf sein Geld. 23. Wer stolz sein will, soll stolz darauf sein, dass er Gott kennt und versteht, dass der Herr Gnade und Gerechtigkeit auf der Erde liebt. 24. Gott kündigt an, dass eine Zeit kommt, in der er alle Menschen bestrafen wird, die zwar äußerlich religiös, aber im Herzen ungehorsam sind. 25. Dies betrifft Ägypten, Juda und die Nachbarvölker, denn obwohl diese Völker fremd sind, ist auch das Herz Israels Gott gegenüber nicht treu.